ist, dass du dich nicht verstellst. Richtig ist, was du für richtig hältst. Der, der es am besten weiß, bist du selbst. Richtig ist, was du für richtig hältst. Fühl dich frei. Fühl dich frei. Lass dir nichts erzählen von deinem Gegenüber. Wenn eure Meinungen nur kollidieren, dann redet drüber. Ganz egal, wie du das siehst, drück es aus. Du machst dich nicht nur beliebt, wenn du Brücken baust. Mach dich gerade, beuge oder bück dich nie. Du musst dir klar sein, nur du bist deines Glückes Schmied. Zeig nur das, was du zeigen willst. Und denk daran, wer nicht schreit, bekommt auch feine Milch. Schaff dir Platz, wenn dir dein Umfeld zu eng ist. Geh und hol's dir, weil du es nicht geschenkt kriegst. Weil deine Zeit hier nur begrenzt ist. Genieß dein Leben ständig. Du bist länger tot als lebendig. Verstehst du? Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst. Wichtig ist, was du für richtig hältst. Der, der es am besten weiß, bist du selbst. Wichtig ist, was du für richtig hältst. Fühl dich frei. Die meisten ihrer Worte sind der pure Schwachsinn. Lehn dich auf, keine Gefahr ist dem Mut gewachsen. Mach das Beste draus, wenn sie gemein sind. Kluge Leute lernen auch von ihren Feinden. Immer wenn sie etwas wollen, sagst du nicht nein. Doch wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Wer kriecht, kann nicht stolpern, denkst du dir. Doch wenn wir aufgeben, enden wir. Soll das alles sein? Nein, das war's noch längst nicht. Wenn du fällst, hoff ich, du fängst dich. Weil deine Zeit hier nur begrenzt ist. Genieß dein Leben ständig. Du bist länger tot als lebendig. Verstehst du? Wichtig ist, was du dich nicht verstellst. Wichtig ist, was du für richtig hältst. Der, der es am besten weiß, bist du selbst. Wichtig ist, was du für richtig hältst. Fühl dich frei. Lass den Kopf nicht hängen, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht. Halt dich fest, wenn ein Sturm durch deinen Wald weht. Merk dir das, mach nur, wonach deinem Herzen ist. Jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Wahre Worte sind nicht immer schön. Schöne Worte sind nicht immer wahr. Also hinterfrag, mach das Fenster auf, lehne dich hinaus. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Wenn du willst, dass sich was ändert, musst du jetzt dran glauben. Aus jedem Stein auf deinen Wegen kannst du etwas bauen. Arbeite an dir und Zufriedenheit ist dein Lohn. Sei du selbst, denn alle anderen gibt es schon. Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst. Wichtig ist, was du für richtig hältst. Der, der es am besten weiß, bist du selbst. Wichtig ist, was du für richtig hältst.